eine Sendung zum 100. Geburtstag von Berthold Hummel. Große Symphonik, geistliche Werke oder Klavierstücke für seine Enkelkinder. Das Oeuvre von Berthold Hummel besticht nicht zuletzt durch breite Vielfalt. Und das hinsichtlich der Gattungen und Besetzungen, aber auch der Stilistik. Er komponierte Zwölftonmusik, verwendete polytonale Ideen, spielte aber auch mit dem Zitieren vergangener Epochen. Geboren im badischen Hüfingen, absolvierte er seine Studien unter anderem bei Harald Genzmer. Nach Stationen als Cellist, Kantor und freier Mitarbeiter des Südwestfunks wurde er 1963 als Kompositionslehrer an das damalige Staatskonservatorium Würzburg berufen. Später wurde er dort Professor und Präsident der Musikhochschule Würzburg und zu einem einflussreichen Komponisten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 2002 ist er in Würzburg gestorben. Jetzt wäre er 100 Jahre alt geworden. Wir beginnen mit seinen Episoden für Orchester. 1962 komponiert. Noch bevor er als Kompositionslehrer an das, wie gesagt, damalige Staatskonservatorium Würzburg berufen wurde. Introduktion, Allegro, quasi Cadenza, Konklusion. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Roberto Benzi in einer Aufnahme von 1972. Thank you.

Episoden für Orchester von Berthold Hummel. Ihm ist die heutige Ausgabe des Concerto Bavarese gewidmet, anlässlich seines 100. Geburtstages. Das war eine Aufnahme von 1972 mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Berthold Hummel, er war verheiratet mit der Geigerin Inken Steffen, hatte 6 Söhne. Seine kompositorischen Vorbilder dürfen genannt werden, unter anderem Bruckner, Berg, Hindemith, Messiaen. Wenn man seine Auszeichnungen anschaut, unter anderem 1988 bekam er den Kulturpreis der Stadt Würzburg, 1998 den Kulturpreis der deutschen Katholiken. Er verstand sein kompositorisches Wirken als einen bescheidenen Beitrag, die Welt humaner und lebenswerter mitzugestalten. Seine Musikstücke für Kinder und Jugendliche gehören zum Standardrepertoire vieler renommierter Wettbewerbe. Als nächstes von Berthold Hummel seine Tastenspiele bzw. Ausschnitte aus seinen Tastenspielen. Das sind 16 kleine Charakterstudien für jedes Enkel, eine kleine Studie komponiert. Danach kamen aber noch weitere Enkel zur Welt. Wir hören Markus Bellheim am Klavier. Thank you. Tastenspiele, kleines Klavieralbum für meine Enkelkinder Opus 103D von Berthold Hummel. Markus Bellheim spielte daraus die Nummer 1, Semper Idem, dann den 6. Satz, Choral, den 11. Satz, Fingerspiel, die Nummer 14, Elegie und den 16. Satz, Barcarole. Wir kommen zum Oratorium Der Schrein der Märtyrer. Für Soli, Sprecher, Knabenchor, gemischten Chor, drei Orgeln, Schlagzeugensemble und großes Orchester Opus 90. Der Schrein der Märtyrer, das bezieht sich auf den von Heinrich Gerhard Bücker gebauten Schrein in der Würzburger Neumünsterkirche, in dem die Gebeine der drei Frankenapostel Kilian, Kolonat und Totnan aufbewahrt werden. Wir hören eine Aufnahme von 1989 aus dem Dom St. Kilian in Würzburg mit folgenden Mitwirkenden: Barbara Schlick, Sopran, Lioba Braun, Alt, Clemens Bieber, Tenor, Martin Hummel, Bariton, David Mitbo, Bass, Stefan Riem, Sprecher, Paul Damjakob, Hauptorgel, Gregor Friede, Chororgel, außerdem der Würzburger Domchor mit Mädchenkantorei, die Würzburger Domsingknaben, dann das Domorchester Würzburg, Michael Hanf an der Orgel und die Leitung hat Siegfried Kösler. Kilian, steh auf! Du wirst allzeit als Sieger bei mir sein. Thank you. mit einer großen Macht auf meinem Weg zum Schöpfer hin. Mit der Anrufung der heiligen Dreifaltigkeit, mit dem Glauben an die Dreiheit, mit dem Bekennen der Einheit. Ich erhebe mich heute in der Verkündigung der Apostel, im Glauben der Bekenner, im Zeugnis der Märtyrer. Ausschnitte aus »Der Schrein der Märtyrer« von Bertolt Hummel. Oratorium für Soli, Sprecher, Knabenchor, gemischten Chor, drei Orgeln, Schlagzeugensemble und großes Orchester, Opus 90. Mit Barbara Schlick, Lioba Braun, Clemens Bieber, Martin Hummel, David Mitbo, Stefan Rehm, Paul Damjakob an der Hauptorgel, Gregor Frede an der Chororgel, dem Würzburger Domchor, den Würzburger Domsingknaben, dem Domorchester Würzburg, Michael Hanf an der Orgel. Die Leitung hatte Siegfried Kösler, eine Aufnahme von 1989 aus St. Kilian in Würzburg. Bertolt Hummel zum 100. Geburtstag hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Es geht weiter mit seinem Concertino für Fagott und Streichorchester Opus 27b, komponiert 1965, ursprünglich für Bassetthorn statt Fagott komponiert, und es werden darin französische Volksmelodien zitiert. Wir hören Sergio Azzolini Fagott und das Ensemble Il Capriccio. Die Leitung hat Friedemann Wetzel. Thank you. Thank you. Bertolt Hummel, Concertino für Fagott und Streichorchester, Opus 27 B mit Sergio Azzolini, Fagott und dem Ensemble Il Capriccio unter Friedemann Wetzel. Concerto Bavarese auf Bayern 2 zum 100. Geburtstag von Bertolt Hummel. Und jetzt noch seine Sinfonie Nummer 3, Jeremia, Opus 100. Sie entstand in den Jahren 1994 bis 96. Der Auslöser für die Komposition war die Lektüre des Romans Jeremias von Franz Werfel. Und die vier Sätze der Sinfonie sind wichtigen Lebensabschnitten des Propheten zugeordnet. Sie sind überschrieben Anatot, Babylon, Lamentationes Jeremie und schließlich der Finalsatz bringt das dennoch latent zum Ausdruck, dass der leidgeprüfte Gotteskünder immer wieder seinen persönlichen Niederlagen und Nöten entgegengesetzt hat. Das Philharmonische Orchester Würzburg unter der Leitung von Jonathan Sears. Thank you. Thank you. Das war die Sinfonie Nummer 3, Opus 100, Jeremia von Berthold Hummel, mit dem Philharmonischen Orchester Würzburg unter der Leitung von Jonathan Sears.